alten Dame, sie starb allein auf dieser Welt. Cherry hatte schon lang nicht mehr gebellt. Ihr letzter Wille war gewesen, auf dem Hundefriedhof neben Cherry zu verwesen. Fest umschlossen in der rechten Hand, das brillant bestückte Hundehalsband. Schief die gute, treue Dame ein, im festen Glauben, bald bei Cherry zu sein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Goldfisch Sammy im Aquarium brachte sich und die ganze Familie um. Es waren die ersten Frühlingsstrahlen, auch Sammy sollte sich mal darin ahlen. Die Mutter stellte ihn auf die Fensterbank, weil bei der Wohnung ein beißender Gestank. Sammys Glaspool wirkte wie eine Lupe, das letzte, was sie hörten, in der Ferne ein Getute. Es war zu spät, es ging nichts mehr, trotz der schnell alarmierten Feuerwehr. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter, wachsen müsst ihr allein. Professor Bernhard G., 72, dachte sich auch, naja, das gibt sich. Er war auf seinem Pferd ausgeritten, doch dann ganz plötzlich haben beide sich verschritten. Er fiel von seinem hohen Sattel auf den Boden wie eine überreife Dattel, mit schmerzverzerrtem Blick blieb er liegen. Sein Rückgrat ließ sich leider nicht mehr biegen. Der Doktor erklärt ihm in sanftem Ton: Sie kommen aus der Gallen, Operation. Wir geben euch das Futter, wachsen müsst ihr allein. Wir geben euch Futter.